Libulski. Hm? Was hast du zu Abend gegessen? Zu Abend? Wieso? Handkäse. Mit Zwiebeln? Klar, mit Zwiebeln. Isst du Handkäse vielleicht mit Erdbeeren? Habe ich dir nicht gesagt, dass wir eine Weile gemeinsam in diesem Loch verbringen werden? Hä? Ja, doch. Hast davon geredet, glaub schon. Allerdings hatte ich den Schrank irgendwie größer in Erinnerung. So, wie groß? Ich meine, wie groß muss ein Schrank sein, damit zwei, von denen der eine sich kurz davor den Bauch mit Zwiebeln vollgeschlagen hat, unbelästigt drin atmen können? Ich denke, wir sind hier, um irgendeine Mafia zu verjagen. Mit Knarren, kugelsicheren Westen wie richtige Kerle. Aber vielleicht möchte Fräulein Kajanka ja statt des Detektivbüros lieber einen Friseursalon betreiben. Mann, mir läuft der Schweiß übers Gesicht, auch in den Mund. Und ich habe das Gefühl, dein Gestank kondensiert. Und ich finde nicht, dass Kerle dann bedeutet, andere Leute blähen und zu saufen. Slibulski und ich klemmten im leergeräumten Geschirrschrank eines kleinen brasilianischen Restaurants am Rande des Frankfurter Bahnhofsviertels und warteten auf Schutzgeldeintreiber. Romario, der Eigentümer des Saudade, hatte mich um Hilfe gebeten. Ich kannte ihn, seit er in einer Imbissbude in Sachsenhausen angefangen hatte. Wenn ich pleite war, konnte ich immer darauf zählen, dass er mir einen Teller Essen spendierte. Also lief die Aktion dieses Abends unter Freundschaftsdienst. Vor allem, weil Romario mir keine Bezahlung angeboten hatte und ich sie nicht wirklich verlangen konnte. Kismet von Jakob Arjuni. Musik Benjamin Kratz. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Vor einer Woche waren sie zum ersten Mal bei ihm aufgetaucht. Auffallend schick gekleidete junge Kerle, kaum älter als 25, mit Pistolen und einem Zettel, auf dem stand: Bitte um monatliche Spende von 6.000 Mark für die Armee der Vernunft. Zu zahlen an jedem Monatsersten. Vielen Dank im Voraus. Dabei sagten sie kein Wort, lächelten nur. Jedenfalls so lange, bis Romario den Zettel gelesen hatte, ihn zurückgab und im Glauben, ein paar Anfänger vor sich zu haben, erklärte: Tut mir leid, aber ich denke, das ist keine Bitte, das ich erfüllen möchte. Daraufhin drehten sie ihm die Arme auf den Rücken, fesselten ihn an die Heizung und zwickten ihm mit einer Zange den Daumen ab. Die Putzfrau fand Romario ohnmächtig in einer Blutpfütze. Der Daumen lag auf der Theke, daneben stand: Bis Sonntag. Heute war Sonntag. Und Romarios Armverband hob sich knallweiß gegen die holzgetäfelte Wand ab. Slibulski und ich standen im Schrank und... Pff, und es zischte wieder verdächtig aus Slibulskis Eck. Slibulski, du bist ein Arschloch. Du bist eine Tunte. Wenn ich eine Tunte wäre, hätte ich, um so eng mit dir in deinem Duft zu schwimmen, den Schrank wahrscheinlich gemietet. Ach ja, was du alles weißt. Fängt man an, über sowas nachzudenken, wenn man so lange keine Freundin mehr hatte. Ach, Slibulski. Sag nicht jedes Mal, ach, Slibulski, wenn ich davon rede. Ich finde... Draußen hat es geklopft. Romario ging gerade daran, die Eingangstür aufzuschließen. Ich entsicherte meine Pistole und Slibulski brachte, soweit das im Schrank möglich war, sein Schrotgewehr in Anschlag. Durch ein Loch im Schrank, das wir extra gebohrt hatten, erkannte ich zwei junge Männer in cremefarbenen Leinenanzügen, die stumm das Lokal betraten. Beide hatten glatte, bleiche Gesichter und blonde, dichte Haare im Fassonschnitt. In ihren Händen glänzten schwarze Automatikpistolen. Wir hatten gehofft, sie würden sie im Halfter lassen. So mussten Slibulski und ich mit unserem Auftritt warten, bis Romario aus der Schusslinie war. Romario wusste das. Bevor ich zahle, würde ich nur gerne wissen, ob mit dieser monatlichen Spende auch wirklich alles abgegolten ist. Sie nickten. Wenn, naja, Sie wissen ja, dass es noch andere Organisationen gibt, die um Spenden bitten. Ich meine, ist mit dieser Zahlung irgendeine Art Schutz Ihrer Zeit verbunden? Wieder nickten sie und hoben lächelnd ihre Pistolen. Schon, und wo erreiche ich Sie in so einem Fall? Der eine deutete mit dem Pistolenlauf auf sein Ohr und seine Augen, was wohl heißen sollte: Wir kriegen mit, was in der Stadt läuft. Uns muss man nicht rufen. Wir sind von alleine zur Stelle. Woher kamen diese Typen? Ich kannte deutsche Schutzgelderpresser, türkische, italienische, albanische, russische, chinesische. Sprachlose waren mir neu. Okay. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal bei unterzeichnen. Romario duckte sich hinter die Theke, Slibulski und ich sprengten die Schranktür auf. Hände hoch! Knarren fallen lassen! Doch sie taten weder das eine noch das andere. Und ohne unsere Panzerwesten wäre das unsere letzte laue Frühlingsnacht gewesen. Wir schossen sofort. Ich feuerte zurück. Den einen erwischte ich unterm Kinn. Er ließ die Waffe fallen und klammerte mit beiden Händen seinen Hals. Dem anderen schoss Slibulski mit dem Schrotgewehr die Stirn weg. Leider erwischte es auch die Saalbeleuchtung. Augenblicklich wurde es stockdunkel. Romario? Hier, in der Küche. Slibulski! Scheiße. Vor mir röchelte es leise. Ich schnippte mein Feuerzeug an und beugte mich über den Mann, der immer noch seinen Hals umklammerte. Blut rann ihm durch die Finger. Seine großen hellen Augen blickten mich fassungslos an. Wer schickt euch? Ich kann einen Arzt rufen lassen oder es bleiben lassen. Den Namen deines Chefs! Doch er hörte mich schon nicht mehr. Langsam lösten sich seine Hände vom Hals. Der Kopf kippte zur Seite und er machte ein letztes, ersticktes, schlürfendes Geräusch. Die Flamme meines Feuerzeugs warf ihren gelben Schein über das Gesicht des Toten. Es war geschminkt oder gepudert, darum hatte er vorhin so bleich gewirkt. An den Ohren und an den Fetzen, die vom Hals übrig waren, wurde die Haut dunkler. Ich drückte ihm die Augen zu. Ein junges, hübsches Gesicht mit langen Wimpern und vollen Lippen. Ich ließ das Feuerzeug ausgehen und starrte ins Schwarze. Ein Streifen schwaches gelbes Licht fiel in den Saal. Scheiße. Als ich den Kopf wandte, stand Romario neben mir. Tja, ging alles ziemlich schnell. Wenn es diese Armee, was immer sich dahinter verbirgt, tatsächlich gibt, dann das bedeutet, dass meine Aufenthalt in Frankfurt beendet ist. Hast du große Plastikmüll töten? In der Küche. Okay. Während Slibulski und ich die Leichen wegbringen, putzt du den Laden, hängst dein Schild raus, mache Urlaub und gehst nach Hause, ja? Und morgen haust du mit dem ersten Zug oder Flugzeug ab. Ich beugte mich über die Leichen und durchsuchte ihre Anzüge. Nichts, was mir weitergeholfen hätte, außer einem Mobiltelefon und einem BMW-Schlüssel. Ich schob alles in meine Brusttasche. Slibulski und ich verpackten die Leichen. Als wir fertig waren, sahen wir uns nach dem zum Autoschlüssel passenden BMW um. Er war schwarz und neu und hatte ein Frankfurter Kennzeichen. Ich setzte mich rein, tastete unter den Sitzen, klappte das Handschuhfach auf und guckte hinter die Sonnenblenden. Doch bis auf Papiertaschentücher und eine große Dose Puder war der Wagen leer. Slibulski wuchtete den ersten Leichensack in den Koffer. Hast du gesehen? Ihre Gesichter waren weiß gepudert. Als hätten sie fürs Todsein vorher schon mal geübt. Mit dem zweiten Sack gab es Probleme. Er klemmte fest. Mit einer Hand und der Schulter hielten wir ihn in der Luft. Mit der anderen zerrten wir am Plastik. Es knackte. Slibulski hatte irgendwas durchgebrochen. Und endlich gab die Leiche nach. Ich kotz gleich. Irgendwas glibberte Slibulski über die Hand. Tut mir leid, Mann. Ich dachte, es würde nichts weiter passieren als ein bisschen harte Männergetue. Slibulski schnippte ein feuchtes Bröckchen von seinem T-Shirt. Ich hoffe nur, der Tangomann kommt nicht auf die Idee, das Ganze uns in die Schuhe zu schieben. Bitte? Ja, theoretisch könnte er zur Polizei gehen und behaupten, Gangster hätten bei ihm eine Schießerei angefangen. Er kenne dich zwar flüchtig als Gast, hätte aber keine Ahnung gehabt, dass du in Verbindung zur Mafia stehst. Slibulski, ich bin Privatdetektiv. Ja, ja, seit du den Job machst, bist du mit jedem zweiten Bullen in der Stadt aneinander gerasselt. Komm, du glaubst doch nicht, dass die wegen einem läppischen Türschild auch nur eine Sekunde zögern, wenn sie die Chance haben, dich als anatolischen Terrorbaron zu verhaften. Es ist nicht nur ein Türschild. Ich habe auch eine Lizenz, ja? Oh, ja, ja, ja, wow. Außerdem ist Romario Brasilianer. Tango kommt aus Argentinien. Ja? Und? Du hast doch kapiert, um wen es ging, oder? Ich ließ den Tangoman Tangoman sein und Slibulski und ich machten uns auf den Weg, die beiden Erpresser im Taunus zu verbuddeln. Wir waren beide sehr angespannt. Allein beim Gedanken, in eine Polizeisperre zu geraten und nach Papieren gefragt zu werden, brach mir der Schweiß aus. Vorne rechts. Kriech nicht so. Ich war 50, wie vorgeschrieben. Niemand fährt nachts um 3 in einem Wagen, der 200 kann, wie vorgeschrieben. Außerdem hängst du mit der Karre doch jedes Blaulicht ab. Herrgott, Slibulski. Ja, was denn? Slibulski war über die Jahre zu einer Art Familie geworden. Ohne ihn hätte ich die Nacht niemals heil überstanden. Geschweige denn alles so regeln können, dass für Romario immerhin eine kleine Chance bestand, halbwegs ungeschoren davon zu kommen. Aber jetzt wäre ich gerne alleine gewesen. Lass uns die Typen vergraben, die Kneipe aufräumen und Romario zum Flughafen bringen, okay? Wenn wir Glück haben, schaffen wir es danach ein bisschen zu schlafen. Alles andere, wie mein Auto fährt zum Beispiel, können wir morgen besprechen. Mit zusammengebissenen Zähnen starrte ich geradeaus und hielt penibel die Geschwindigkeit. Tatsächlich war 50 Kilometer die Stunde um diese Uhrzeit auf leerer, gerader, geteerter Straße eine entnervende Geschwindigkeit. Behutsam drückte ich aufs Gas. Als wir 80 fuhren, war ich so weit, tut mir leid, murmeln zu können. Tut mir leid. Mann, Mann, Mann. Weißt du, was jetzt gut wäre? Was? Vögel. Bitte? Als Ausgleich, meine Rede. Was dir fehlt, ist eine feste Freundin. Und jetzt sag nicht wieder, ach, Slibulski. Ich wette, wenn jemand zu Hause auf dich warten würde, wärst du nicht so nervös. Nervös? Ich meine, wir hatten eine Schießerei hinter uns und zwei Tote im Kofferraum. Ich sag ja, da braucht's einen Ausgleich. Es gibt öfter mal Abende, wo es den braucht. Aha. Ich mein's ernst. Slibulski, ich denke, was die Themen dieser Nacht betrifft, sind wir auch ohne mein Privatleben ganz gut ausgelastet. Das bist du immer. Was bin ich immer? Ausgelastet ohne Privatleben. Falls es dich wirklich beschäftigt. Ich habe immer noch Deborah. Deborah? Du meinst Helga? Sie nennt sich Deborah. Also nenne ich sie auch so. Das ist eine Nutte. Da und? Ich meine was anderes. Hey, du hast Vögeln gesagt. Jetzt komm ich nicht mit deinen Spitzfindigkeiten. Ich bin mit gar nichts gekommen. Sag ich ja. So weit waren wir wieder in der Normalität angekommen. Wir verbuddelten die beiden Leichen im Wald und verwischten unsere Spuren. Diesmal schwang sich Slibulski hinter das Steuer. Er hatte wohl genug von meinen Fahrkünsten. Slibulski sah geradeaus und lenkte den Wagen ruhig. Wir passierten gerade den Bahnhof, als ich am Himmel einen roten Schein auszumachen glaubte. Und als wir in die Straße bogen, wo der Tangomann 7 Jahre den großen Spieß grillte, hatten wir dann die traurige Gewissheit, dass Saudade brannte lichterloh. Und nun? Ich glaube, ich wollte mit den Schultern zucken. Schaffte es aber nur, um sie noch mehr hängen zu lassen. Meinst du, er ist rausgekommen? Ich hab dir gesagt, die machen keine halben Sachen. Wir hätten Romario mitnehmen müssen. Wir hätten den langen Scheißer die 6 Mille zahlen lassen sollen. Hat er aber nicht und nun ist eben so gekommen. Hier gibt's jedenfalls nichts mehr zu tun. Na komm, für heute reicht's. Dill, dill, dill. Dill, dill, dill. Dill, dill, dill. Ich war wohl auf Slibulskis Sofa eingeschlafen und es dauerte eine Weile, ehe ich kapierte, dass in meiner Brusttasche das Handy der Erpresserbande klingelte. Ich drückte irgendwelche Tasten, hoffte, die Richtige sei dabei und räusperte mich. Hey, wo seid ihr dann? Ich hock hier rum wie blöd und kann nicht abschließen. Ihr liebe Leute, ich will ins Bett. Seid ihr in der Disco oder was? Also wenn das der Chef erfährt. Na, was ist dann? Ich hör nix. Ich versuchte es nochmal mit Räuspern. Soll das jetzt witzig sein? Hä? Sagt mir, wo ihr seid und ich sag euch, wie lange ihr braucht, um heimzukommen. Und wenn ihr das nicht packt, schließe ich ab und gehe ins Bett. Ist das klar? Ja. Was? Ja? Ja, das ist klar. Ich wartete darauf, dass er weitermeckerte und mir im besten Fall einen Hinweis gab, wo das war, wohin man heimzukommen hatte. Aber irgendwas musste an meiner Antwort falsch gewesen sein, denn ich hörte nur noch ein plötzliches Einatmen. Dann legte er auf. Ich starrte aufs Telefon. Eine hessische Mafia. Kein Wunder, dass die Erpresser es vorgezogen hatten, stumm zu bleiben. Wer hätte sie ernst genommen? Ich checkte den Speicher des Telefons. Nichts. Ich drückte die Wahlwiederholungstaste. Eine 6-stellige Nummer mit einer 8 am Anfang erschien auf dem Display. Eine Nummer in Offenbach. Als es anfing zu tuten, legte ich mir für alle Fälle noch schnell ein paar Sätze zurecht. Doch es blieb beim Tuten. Also schaltete ich das Ding ab. Mit der trügerischen Frische der plötzlichen Adrenalinausschüttung ausgestattet, wankte ich nach Hause. Zurück in meiner Wohnung rauchte ich und überlegte. Ich brühte mir eine Kanne Kaffee und nach einer 3. Tasse rief ich einen Polizisten an, der mir kaum eine Bitte abschlagen konnte. Er war Chef der Frankfurter Ausländerpolizei, hatte Familie und war mal auf Video aufgenommen worden, wie er in einem schwulen Puff mit Minderjährigen rummachte. Ich wusste von den Aufnahmen. Höttges? Zara Höttges. Kajan Kaya hier. Stille im Hörer. Tiefes Einatmen. Schritte. Eine Tür klappte zu. Aber bei Ihnen zu Hause nimmt meistens Ihr 14-jähriger Sohn ab. Ja, und da habe ich dann immer so Assoziationen. Wieder tiefes Einatmen. Wieder Stille. Was wollen Sie? Ich brauche den Namen des Besitzers eines BMWs. Ich gab ihm das Kennzeichen durch. Außerdem will ich sämtliche Informationen über neue Mafiabanden im Bahnhofsviertel. Aber da komme ich nicht so ohne weiteres ran. Das ist zum größten Teil geheim. Sie kriegen das schon hin. Kann schließlich nicht alles geheim bleiben. Videobänder, Mafiaorganisationen. Irgendwas muss auch mal weitergesagt werden. Noch während ich sprach, hatte er aufgelegt. Aber ich wusste, er würde sich beide Beine ausreißen, um mir bis morgen die gewünschten Informationen zu beschaffen. So ging das schon seit über 8 Jahren. Dabei hatte ich mir die Existenz der Videobänder nur am Rande eines Falles zusammengereimt. Und inzwischen waren die Dinger wahrscheinlich schon lange im Müll gelandet. Anschließend war ich 4 Stunden durchs Bahnhofsviertel gelaufen. In unzähligen Kneipen und Restaurants und an mehreren Imbissständen hatte ich Wirte, Kellner und Verkäufer gefragt, ob sie schon mal von der Armee der Vernunft gehört hätten. Rausgekommen war Folgendes. Mit selbst für Bahnhofsviertelverhältnisse ungewöhnlicher Brutalität und Kompromisslosigkeit drang die Armee der Vernunft seit ungefähr 2 Wochen ins Schutzgeldgeschäft. Sie kamen immer zu zweit, sagten kein Wort, waren gepudert oder geschminkt, verständigten sich mit hochtrabendem Geschreibsel und zogen bei geringstem Widerstand Pistolen oder Messer. Einem Kebabverkäufer und einem Kellner, die zu denen gehörten, die sich bei Erwähnung der Armee augenblicklich von mir abwandten, sah man den Widerstand noch an. Wie bei Romario war ihre rechte Hand bandagiert. Ich freute mich nur noch auf mein Bett. Endlich! Wo warst du so lange? Romario! Ich habe auf dich gewartet. Sehe ich. Telefonieren verlernt? Ich... Ja, komm rein. Und? Wann ist dir eigentlich klar geworden, was für ein phänomenaler Scheißdreck es war, das Saudade anzuzünden? Hm? Aber ich habe nichts angezündet. Komm, Romario. Heute früh hat ein Typ von der Bande angerufen und gefragt, wo sie bleiben. Ja? Das heißt, er wusste nicht, dass sie tot sind. Und hat also auch niemanden losgeschickt, die beiden zu rächen und deinen Laden niederzumachen. Außerdem bist du lebend rausgekommen, was dir bei der Armee kaum gelungen wäre. Ich habe das Blut nicht abgekriegt. Und dann erst die Einschusslöcher. Zwei Sachen. Zum einen hasse ich Feuer und ich hasse Brandstifter. Und ganz besonders solche, die den Brand mitten in der Stadt zwischen Wohnhäusern und Gasleitungen legen. Zum anderen glaubte ich, du seist noch drin, als das brennende Saudade vor uns auftauchte. Und das wäre dann der dritte Tod auf meinem Konto gewesen. Ich habe alles verloren. Mein Restaurant. Vor meiner Wohnung lauern wahrscheinlich schon diese Mörder. Und außerdem hat sich das Feuer so schnell ausgebreitet, dass ich meine Tasche in den Saudade lassen musste. Ausweis, Geld, Bankkarte, alles futsch. Ich konnte nicht mal ein Hotelzimmer nehmen. Na schön. Setz dich. Mal zu trinken? Danke, gerne. Saute. Schäfer. Mein lieber Mann. Und auf leeren Magen. Und? Wie soll es jetzt weitergehen? Tja. Ich hab gedacht, nur wenn du nicht dagegen hast, ob ich vielleicht ein paar Tage bei dir bleiben könnte. Mann, du klebst einem wie Scheiße am Stiefel. Aber ich bin zu müde zum Streiten. Ich muss ins Bett. Du kannst heute Nacht auf der Couch schlafen. Morgen suchst du dir was anderes. Aber sicher, wie du möchtest. Ich will dir wirklich nicht zum Last fallen. Na wunderbar. Und wo ein Wille ist, ist er bekanntlich und zum Glück auch ein Weg. Am nächsten Morgen weckte mich der Anruf von Höttges. Er hatte den Besitzer des BMW aufgetrieben, ein gewisser Dr. Michael Ahrens. Über die Armee der Vernunft war aber leider nichts herauszufinden. Einmal geweckt, brühte ich mir eine Kanne frischen Kaffee, steckte mir eine Zigarette an und drückte zum weiß nicht wievielten Male die Wahlwiederholungstaste am Erpresserhandy. Fast erschrak ich, als tatsächlich jemand abhob. Adria Grill, guten Tag. Adria Grill? Ja, was ist das? Tja, ein Freund hat mir ihr Restaurant empfohlen, aber er wusste die Adresse nicht und... Wollen Sie sich bewerben? Bewerben? Ja, vielleicht. Hab darüber nachgedacht. Kommt natürlich darauf an, ich meine... Wenn Sie mehr wissen wollen, bis Dienstag bis Donnerstag, so gegen 9 vorbeikommen. Gegen 9? Wunderbar. Wenn ich jetzt noch bitte die Adresse... Er nannte eine Straße in Offenbach. Haben Sie heute geöffnet? Jeden Tag ab 18 Uhr, außer Montag. Aber wie gesagt, Bewerbungen erst wieder ab nächsten Dienstag. Ja, sagen Sie, für was kann ich mich denn alles bewerben? Nur das kommt auf Ihre Fähigkeiten an. Mir hatte schon ausgebildete Panzerfahrer und sogar Pilote. Aber normalerweise werden sie einer Bodentruppe zugeteilt. Ah, hört sich gut an. Ja, ist eine tolle Sache. Und so wichtig. Und so vernünftig. Sie sagen es. Na gut, also dann bis nächsten Dienstag. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Michael Ahrens war Besitzer einer Tütensuppen- und Puddingpulverfabrik. Doch die Fabrik bestand nur aus einem halb verwaisten Backsteingebäude und einer 8 Meter großen Plakatwand, von der mir der Doktor die Zähne zeigte und erklärte: Mein guter Name für eine gute Sache. Ahrenssuppen, Glück im Topf. Er hatte dichte graue Haare und schaute mich mit seinen Augen über den Rand einer schmalen, nüchternen Brille so ernst an, als verkünde er das 11. Gebot. Ich wandte mich von der Plakatwand ab und betrat das Backsteingebäude. Das gesamte Gelände wirkte ausgestorben. Wenn... Dann musste Arend sein Süppchen irgendwo anders köcheln. Ja, bitte. Ich drückte die Klinke und trat ein ins Reich von Scheich Suppe. Eine etwa 200 Quadratmeter große Wüstenfantasie tat sich vor mir auf. Goldgelb leuchtende Wände mit Farbsprenkeln in allen möglichen Rottönen, eine mit gewelltem hellblauem Samt bezogene Decke und ein sandfarbener Teppichboden, auf dem Zebra- und Tigerfellimitationen lagen. Haben wir es bald? Die zweite Überraschung war Dr. Arends. Seine Haare waren nicht grau, sondern schwarz. Er trug keine Brille und wirkte überhaupt mindestens 20 Jahre jünger als auf dem Plakat. So wie er jetzt vor mir saß, hätte er Reklame für Doping machen können. Alles spannte sich um ihn. Ein schwarzes Stretch-T-Shirt um seinen Rausschmeißer-Oberkörper, eine Goldkette um seinen Stirnnacken und selbst das Band der enormen Sportuhr an seinem Handgelenk schien kurz vor dem Zerreißen. Um was geht's? Tag, Herr Ahrens. Nett, dass Sie mich empfangen. Hübsch haben Sie es hier gemacht. Darf ich mich setzen? Es ist ein langer Weg bis zu Ihrem Schreibtisch. Und jetzt mal ganz fix, was du hier zu suchen hast. Ja, ich frage mich, warum jemand, der sich so viel Mühe mit seiner Büroeinrichtung gibt, in seiner Karre nicht mal einen kleinen Tiger am Armaturenbrett kleben hat. Für seine Verhältnisse kam jetzt wohl einige Bewegung in ihn. Er runzelte die Stirn und verschränkte die Arme. Und sein Kraftraum gestellter Bizeps begann in einem stillen, unangenehmen Takt zu zucken. Dabei fällt mir ein, bei welcher Gelegenheit ist Ihnen der BMW eigentlich geklaut worden? Und noch interessanter, wann und wie hat sich der Dieb Ihre Schlüssel dazu besorgt? Kein Zweifel. Unter seiner Föhnfrisur tat sich was. Ich lehnte mich bequem in den Stuhl zurück, schaute freundlich und ließ ihm Zeit. Was fällt dir, Wichser, ein, hier reinzulatschen und mich mit irgendeinem Scheißdreck über mein Auto voll zu labern? Ich weiß, wo es ist und ich dachte, es interessiert Sie, wie es dahin kam. Und wie kam es dahin? Eine Truppe, die sich Armee der Vernunft nennt, ist damit rumgefahren und hat Schutzgeld erpresst. Vorgestern Abend mussten zwei der Erpresser den Wagen stehen lassen. Jetzt habe ich ihn. Mal angenommen, an dem Zeug, das du da redest, ist irgendwas dran. Warum gehst du nicht zu den Bullen damit? Warum kommst du zu mir? Was willst du eigentlich? Du hast dir doch nicht etwa überlegt, mich zu erpressen? Junge, du hast ja keinen Schimmer. Ich will wissen, wer die zwei waren, die das Auto vorgestern Nacht gefahren haben. Hä? Die zwei Schutzgelderpresser. Woher sie kamen, wie sie gelebt haben, was sie noch vorhatten. Hatten? Hatten. Verpiss dich. Ich mein's ernst. Ich will wissen, wer die zwei waren. Vielleicht reicht mir das und ich lasse sie in Ruhe. Aber ohne das geht's nicht. Bis bald. Und glauben Sie bloß nicht, mich hätte hier irgendwas nachhaltig beeindruckt. Am nächsten Tag rief ich den Albaner an. Wir hatten uns vor 5 Monaten bei einem Billardturnier kennengelernt und anschließend ein paar Anis-Schnäpse miteinander gekippt. Dabei konnte ich ihm ein paar wertvolle Informationen vermitteln und seitdem hatte ich seine Mobiltelefonnummer. Ich wechselte mit dem Albaner einige Sätze über dieses und jenes. Dann erzählte ich ihm in groben Zügen, ohne Namen und Orte zu nennen, was ich über die Armee wusste. Für wen arbeiten Sie? Für mich? Ohne Bezahlung? Ja. Warum? Die Armee hat mich zu einer Schweinerei gezwungen. Und dabei kann es nicht bleiben. Mhm. Falls Sie versuchen, mich irgendwie reinzulegen, ist es aus mit Ihnen. Das ist Ihnen doch klar. Ist mir klar. Ich brauche noch ein paar Tage, um herauszufinden, wie die Strukturen sind, wer wo was macht und wie lange der Laden noch laufen soll. Aber dann könnten wir zuschlagen. Nehmen Sie sich die Tage und dann schlagen wir zu. Es ist eine kleine Fabrik. Um sie zu umstellen, brauchen wir etwa 40 Mann. 40? Aber es soll kein Gemetzel werden. Sie bekommen meine Informationen nur, wenn Sie mir versprechen, dass Ihre Leute sich zusammenreißen. Die Armee soll den Betrieb einstellen. Weiter nichts. Also dann, weiter nichts. Und der Chef ist für mich. Und der Chef ist für Sie. Okay, dann bis in den nächsten Tagen. Bis in den nächsten Tagen. Gegen 7 war ich in Offenbach. Ich parkte meinen Wagen in einer ruhigen Seitenstraße nahe dem Adria-Grill. Als ich das Restaurant betrat, warnten etwa 15 Männer, ca. 50, verstummend die Köpfe in meine Richtung. Außerdem waren da 2 Burschen, Mitte 20, mit rasiertem Schädel und in bunten Sportanzügen. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Was darf sein? Ein Bier bitte. Er drehte sich zum Zapfhahn und ich sah mich mit argloser Miene im Saal um, als bemerkte ich weder die Stille noch die auf mich gerichteten Blicke. Zur Dekoration hingen ein paar verstaubte Fischernetze und 2 verblichene Dubrovnik-Plakate an den Wänden. Zum Wohl. Entschuldigen Sie die direkte Frage. Haben Sie schon mal was von der Armee der Vernunft gehört? Ich weiß überhaupt nicht, von was für einer Armee Sie da reden. Ich führe Wirtschaft und keinen Krieg. Dafür reagieren Sie aber zügig auf meine Frage. Ich glaube, mir habe genug gerettet. Das Bier geht auf mich. Machen Sie, dass ich fortkomme. Es gibt zurzeit in Frankfurt eine Schutzgelderpresserbande, die sich Armee der Vernunft nennt. Noch ehe mein Satz verklungen war, packten mich mehrere Hände, rissen mich von den Füßen und rammten mich kopfüber gegen die Theke. Für ein paar Sekunden war mir schwarz vor Augen. Als es wieder hell wurde und ich meine Arme hinter dem Rücken gebogen spürte, erkannte ich links und rechts neben mir 2 bunte Sportanzüge. Herr Wirt, was soll man mit den Schweinen machen? Der charmante Ton, die gelenke Formulierung. Man merkt doch gleich Besucher aus der Hauptstadt. Klappe! Ja! Die Kahlgeschorenen durchsuchten meine Taschen. Das Schwein hat eine Knarre. Der Rest der Gäste verfolgte das Spektakel interessiert. Der Einzige im Saal, dem die Situation unangenehm zu sein schien, war der Küchengehilfe. Ich tät gern wisse, wer er ist. Also? Kemal Kayankaya. Kemal Ka... Was soll denn das für ein Name sein? Kayankaya, Kemal Kayankaya. Kaka? Kacke, sag ich. Kemal Kacke. Kemal Kacke. Das ist gut. Warum so kompliziert, Jungs? Warum Kemal? Warum nicht einfach Kacke, Kacke? Klappe halten, halt gesagt. Diesmal knickte mir sein Tritt die Beine weg. Und für einen Moment hing ich an meinen auf den Rücken gedrehten Armen in der Luft. Ich glaubte, es knacken zu hören. Schließlich ließen sie mich fallen, traten mich in die Seite, damit ich auf dem Rücken landete und der knickige Fachmann stellte mir seinen Fuß auf den Hals. Meine Pistole in seiner Hand baumelte über mir. Bist du also Türke, wa? Frankfurter. Noch so ein Scheißspruch und ich mach dir alle. Der Druck auf meinem Hals erhöhte sich. Wir haben auch Türken bei uns. Hab 2 Jahre gegen die Schweine gekämpft. Zähl mit, Alter. So viel hab ich abgemurkst. Einer mehr macht uns ja nicht. Ja, Mann, er hat so einiges aus Berlin. Berlin? Bist du blöde? Bei uns in der Heimat. Bisschen Bildung, du Penner. Was glaubst du, was die scheiß Moslems bei uns sind? Auch alles Kemal Kackes. Ach so, interessant, was in Kroatien alles für Dialekte gesprochen werden, wa? Jetzt passen Sie mal auf. Sie haben sich nicht besonders freundlich benommen hier bei uns. Ich weiß nicht, warum. Wir sind freundliche Leute und wir haben ihnen nichts getan. Ehrlich gesagt hätte ich gut Lust, ihnen ein bisschen Anstand beibringen zu lassen. Aber Schwamm drüber, Sie können jetzt gehen. Ich sag Ihnen nur so viel. Wenn Sie noch einmal hier auftauchen, wenn Sie mit Wehmut an den heutigen Tag zurückdenken, wie hübsch Ihnen Ihr Fress da gewesen war. Haben wir uns verstanden? Und wie? Der Kniekehlenfachmann schaute enttäuscht. Hat das Schwein aber Schwein gehabt? Meine Pistole. Bitte. Was denn für eine Pistole? Hat er Fantasien, wa? Immer voll mit Kiff, die Jungs. Na, wir dürfen sie ja nicht. Messer stechen, Weiber verkloppen und den scheiß Drogenzeug, das dürfen sie. Aber ein gepflichtet Bier, das ist nicht drin bei Allah. Das Magazin raus und gebt ihm die Ballerbix. Dass er endlich fortmacht. Kurz darauf plumpste etwas in meine Sakkotasche. Ohne mich nochmal umzudrehen, wankte ich zur Tür hinaus. Ich saß im Auto schräg gegenüber vom Adria-Grill und wartete. Rauchte, hörte Radio, dämmerte vor mich hin. Mein Gesicht pochte, meine Schultern brannten und wenn ich die Knie bewegte, schien irgendwas in ihnen kurz vorm Zerreißen. Kurz vor eins ging hinter den Häckeldecken endlich das Licht aus. 10 Minuten später traten der Wirt und seine Angestellten auf die Straße. Der Wirt schloss ab, nickte beiden zu und jeder machte sich in eine andere Richtung davon. Ich stieg aus, drückte leise die Wagentür zu und folgte dem Küchengehilfen. In einer dunklen Seitengasse schnappte ich ihn mir. Ich stieß ihm meinen Pistolenlauf in den Bauch. Kein Mucks! Keine Angst, dir passiert nichts. Bitte, ich gehöre da nicht dazu, ich bin nur sein Neffe. Ich arbeite da, um Geld zu verdienen, mit den Leuten habe ich nichts zu tun. Was weißt du über die Armee der Vernunft? Armee der Vernunft? Wenn du mir hilfst, sehen wir uns nie wieder. Und niemand wird etwas erfahren. Wenn nicht, sage ich deinem Onkel, du hättest mich angerufen und versucht, mir Informationen zu verkaufen. Sind Sie irre? Wissen Sie, ich gehe im Herbst auf die Universität und wollte mir den Sommer über ein bisschen was verdienen. Ich hatte doch keine Ahnung, in was ich da reingerate. Eine halbe Stunde später war sehr viel mehr beantwortet, als ich hatte fragen wollen. Der Adria Grill funktionierte als Anlaufstelle sowohl für kroatische Nationalisten, die gerne zusammen einhoben, als auch für deutsche Nazi- und Ustascha-Fans, die ihr Heil als Söldner im Bosnienkrieg suchten. Und zwar war der Krieg offiziell beendet, doch gab es weiterhin paramilitärische Verbände auf allen Seiten, die es nach wie vor schätzten, sich für ein Großkroatien, Großbosnien oder Großserbien und für ein ordentliches Gehalt gegenseitig abzuknallen. Die Organisation der Söldnerprüfung und Verschickung lag in den Händen eines großen, dünnen, stets äußerst schick gekleideten Mannes, dessen Namen nie fiel. Er fuhr 3-mal die Woche in einem Mercedes vor und gab 1 bis 2 Stunden lang im Hinterzimmer des Adria Grill Audienz. Ist der letzten Donnerstag da gewesen? Donnerstag? Ja, klar. Das war der Abend, an dem die Bleichgesichter nicht kamen. So nenne ich sie für mich. Sie sind gepudert und tragen blonde Perücken. Ja, vor 2 Wochen ging das los. Und am Anfang dachte ich, es wären irgendwelche Verrückte. Eine Sekte oder so. Ach, was weiß ich, Jesus ist blond und liebt Kroatien. Sie glauben nicht, was da für durchgeknallte Typen reinkommen. Manchmal denke ich, der Balkankrieg ist ein Lottogewinn für sämtliche Irren, die irgendein Ding am Laufen haben, womit sie hier nicht landen können. Wie ging das mit den Bleichgesichtern weiter? Sie kamen dann fast jeden Abend. Wie der große Mann. Vor einer Woche habe ich zum ersten Mal gesehen, wie sie ihm Geld übergaben. Ja, seitdem habe ich drauf geachtet und sie bringen immer was. Die Bleichgesichter waren zum größten Teil Flüchtlinge aus Bosnien, die zur Mitarbeit erpresst wurden. Weigerten sie sich, drohte man ihre in Bosnien zurückgebliebenen Verwandten oder Freunde umzubringen. Ich dachte an die Brutalität, mit der die Schutzgeldeintreiber vorgingen und kapierte, dass jemand wie Romario, wenn er nicht zahlte, ihren Familien quasi über Bande die Knarre an den Kopf hielt. Die Chefs sitzen in Kroatien. Und dann gibt es noch so einen aufgepumpten Deutschen. Er war zweimal da und hat sich benommen, wie meine Oma es früher von den deutschen Urlaubern erzählt hat. Mit unangenehmen blauen Augen? Genau. Guckt immer, als wüsste er nicht, ob er ihn ficken oder umbringen will. Vorgestern kam er rein und hat den großen Mann vor versammelter Runde angepfiffen, wie den letzten Liegestuhlverleiher. Es ging, glaube ich, um irgendein wichtiges Treffen, das in den nächsten Tagen ist. Der Chef? Mein Onkel hat fürs Wochenende eine Tonne Filet bestellt. Für seine paar Stammsaufer ist die bestimmt nicht. Eins hatte ich nicht bedacht. Ich wusste ja gar nicht, wann das Cheftreffen stattfand. Doch die Zeitung ersparte mir jede weitere Überlegung. Im Lokalteil fand ich die Überschrift »Frankfurt erwartet den Besuch des kroatischen Innenministers samt Wirtschaftsdelegation«. In dem Artikel bekam Ahrens Tütensuppenbude das besondere Lob, einer der ersten Frankfurter Betriebe gewesen zu sein, die sich nach dem Krieg in Kroatien engagiert hatten. Der Besuch des Innenministers war für nächsten Samstag angesagt. Das ließ mir noch 3 Tage Zeit. Ich rief einen Bekannten an, der sich mit Flüchtlingsheimen auskannte. Er nannte mir eins, in dem vorwiegend Leute aus Bosnien untergebracht waren. Ja. In dem Büro des Flüchtlingsheims saß eine in diesem Rahmen nicht ganz so übliche, aufgetakelte, etwa 45-jährige Frau. Auf einem Stuhl davor ein etwa 14-jähriges Mädchen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Kayan Kaya, Privatdetektiv. Privatdetektiv? Und womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit Ihnen über eine Erpresserbande sprechen, die wahrscheinlich Bewohner dieses Heims zur Mitarbeit zwingt. Und ich dachte schon, ich hätte es mit einem Spinner zu tun. Privatdetektiv. Ja, wo gibt's denn sowas? Sie wollten einfach einen Witz machen, was? Das ist Ihnen aber wirklich gelungen. Sie sind der Elektriker, nicht wahr? Es geht um die Flurbeleuchtung. Warten Sie, ich zeig's Ihnen gleich. Laila, Kleines, gehst du bitte nach oben? Wir reden später weiter. Ich muss mit dem Mann hier über die Flurbeleuchtung sprechen. Das verstehst du doch. Ich hab gehört, alte Fotze. Privatdetektiv. Scheiße, Flurbeleuchter. Also können Sie das verstehen? Da kümmert man sich Tag und Nacht. Und was bekommt man zum Dank? Heißt sich Tag und Nacht kümmern, dummes Zeug zu erzählen? Bitte? Sie haben schon kapiert. Warum soll das Mädchen unbedingt hier raus? Haben Sie was zu verbergen? Aber überhaupt nicht. Lala, Liebchen. Fotze, bin ich nicht dein Liebchen? Also du gehst jetzt sofort hier raus oder ich rufe Gregor. Gregor, Gregor, ja, Gregor, Gregor. Gregor? Ja, bitte, kommst du schnell runter? Ja, ja, ein kleines Problem. Lala, bis gleich. Frau, Schmidtbauer. Also Frau Schmidtbauer, Sie haben jetzt alles dafür getan, um mir klarzumachen, dass in Ihrem Laden was faul ist. Wenn Sie Dreck am Stecken haben, was ich glaube, lass ich Sie hochgehen. Die Tür sprang auf und Popeye auf Koks platzte herein. Ohne mich oder Frau Schmidtbauer zu beachten, schoss er auf Laila zu und schnauzte. Beschissenes Biest, schon wieder. Los, komm mit. Nee, los, komm schon, hast du gehört, was Frau Schmidtbauer gesagt hat? Er maß irgendwas über 2 Meter und um von einem Schulterende zum anderen zu sehen, musste ich ein bisschen den Kopf hin und her drehen, wie beim Tennis. Dann erkannte ich die protzige Sportuhr wieder. Vielleicht war es Zufall. Jedenfalls trug Ahrens dasselbe Modell. Fass sie nicht so hart an. Ich zog meine Pistole. Hey, Sie da, Gregor. Lassen Sie mal das Kind wieder runter. Wer ist das Arschloch? Das Arschloch ist der Typ, der Ihnen die Löcher in den Knie macht, wenn Sie jetzt nicht endlich das Kind loslassen. Bitte, Gregor. Das Kind! Er nahm mich beim Wort und steuerte mir Laila entgegen, um sich dann auf mich zu stürzen. Er warf mich zur Seite und feuerte dem 2 Meter Koks an die Beine. Brüllend brach Gregor zusammen. Frau Schmidtbauers Kreischen nahm kein Ende, bis ich ihr ein paar Ohrfeigen verpasst hatte. bist so was von im Arsch. Du weißt es nur noch nicht. Wir machen dich Schwein fertig. Wir machen dich dermaßen fertig. Wir quetschen dir die Eier, bis du deine eigene Scheiße kotzt. Und du wirst so viel bluten und dir so sehr wünschen, nie deine verfickte Kanackenfresse aus deiner verfickten Kanackenmutter gesteckt zu haben. Eine Sekunde Unbeherrschtheit. Ich hätte noch nie eine Frau geschlagen, außer um sie zur Vernunft zu bringen. Meine Pistole hatte sie hart an der Schläfe getroffen und augenblicklich ihr Bewusstsein ausgeknipst. Türken mögen es eben nicht, wenn man ihre Mütter beleidigt. Aber wer tut das schon? Ruf nicht Polizei jetzt. Bitte. Warum? Meine Mutter arbeitet in Bande. Für deutsche Mann. Gezwungene. Hör zu, ich verspreche dir. Bald muss ich nicht mehr für Ahrens arbeiten. Privatdetektiv? Ja. Wie viel? Wie viel? Wie viel du koste? Wie viel ich koste? Ja, wie viel am Tag? Du sollst meine Mutter suchen. Ich kann bezahlen. Du meine Mutter suchen. Warte, ich hole Geld und auch die Video. Video? Damit du weißt, wie meine Mutter aussieht. Privatdetektiv, oder? Okay, okay. Ich warte genau 5 Minuten, ja? Dann gehe ich. Ob du zurück bist oder nicht. Was? Ob du zurück bist oder nicht? Ich rede mit Schmidbauer über meine Mutter. Und dann du kommst dick ins Büro und machst Ärger mit Gregor. Und jetzt... Ob du zurück bist oder nicht, bin ich dumme Fixer, oder was? Mein Vater ist Hrvat, meine Mutter Srpkinja. Bin ich geboren in Bosna. Als ich Krieg losgeht, mein Vater kommt ins Gefängnis in Kroatien oder Bosna oder irgendwas. Hm. Ja, und dann meine Mutter und ich sind wir uns nach Niemaczka, Deutschland. Weißt du, in Deutschland, Bosna besser als Serbia. Hm. Sogar besser als Kroatien. Meine Mutter sagt, immer sagen Bosanka, nie Srpkinja. Die Bosanka ist wie arme alte Dackelhund von Heimleiter. Alle sagen, oh, der arme alte Dackelhund. Und Srpkinja ist wie Frau von Heimleiter. Sag mal, seit wann arbeitet deine Mutter für Ahrens? 3 Wochen. Und was macht sie da? Geld. Schön, aber was macht sie dafür? Weiß nicht genau. Meine Mutter darf sagen nichts wegen meinem Vater. Dicke Ahrens hat Finger bis nach Kroatien. Und jetzt, meine Mutter seit letzten Sonntag verschwunden ist. Ich steckte mir eine Zigarette an. Ich auch eins. Wie alt bist du? 15. Nächsten Monat. Rauchen ist ungesund. Hey, meine Mutter oder was? Du wolltest mit mir mit und bei mir im Auto bestimme ich, wer raucht und wer nicht. 14-jährige Mädchen jedenfalls nicht. Aha, aber arme 14-jährige Mädchen sollen atmen Rauch von dicke alte Detektiv? Hör mal, Herzchen, wenn du noch einmal dick oder alt zu mir sagst, kannst du den Weg zurück zu Gregor zu Fuß gehen. Wie Schmidbauer. Mag ihr Alter auch nicht. 2 alte Fotze. Okay, hier, dann verdirbt ihr halt deine Gesundheit. Zurück in der Wohnung nahm Leila erstmal eine Dusche. Ich dachte über die nächsten Schritte nach. Samstag kam die kroatische Wirtschaftsdelegation. Doch dann ging die Badezimmertür auf. Und heraus kam, was war denn nun los? Eine bezaubernde Bauchtänzerin. Hey, noch was vor heute Abend? Vor? Ob du ausgehen willst, tanzen oder auf dem Rummel oder sowas? Wir gucken die Filme. Was für Filme? Filme von meiner Mutti natürlich, Blödi. Da vorne ist der Videorekorder. Ich dachte nur, muss man sich dafür so aufdonnern? Dir gefällt? Ja, ich meine, nein. Ach, egal jetzt. Bepackt bis übers Kinn kam Leila aus dem Schlafzimmer zurück, balancierte etwa 15 Kassetten an mir vorbei und ließ sich vorm Rekorder nieder. Hey, ich wollte wissen, wie sie aussieht und keine Doktorarbeit über sie schreiben. Doktorarbeit? Wenn wir die ganzen Kassetten angucken, sitzen wir bis morgen Abend hier. Ich nur ein paar schöne mach, okay? Mach welche, auf denen ich deine Mutter gut sehe. Wie heißt deine Mutter eigentlich? Stascha. Stascha Markovic. Darf ich Kopf bei dir in Schoß legen? Nein! Ich leg dir ein Kissen drunter. Ist weicher. Die ersten 10 Minuten flimmerten fast nur Autos und gedeckte Tische über den Bildschirm. Jeder Gast wurde bei seiner Ankunft gefilmt und jeder Gast saß dabei im Auto. Und es gab eine Menge Gäste und eine Menge gedeckter Tische. Wenn meine Mutter macht eine gute Arbeit bei Ahrens, Mein Vater kommt raus. Hat deine Mutter gesagt? Ja. Darum auch, wenn meine Mutter weg ist. Bleibt dein Vater im Gefängnis? Hm. Du kannst dich darauf verlassen. Ich finde deine Mutter. Am nächsten Morgen stand ich leise auf, um Leila nicht zu wecken. Ich brühte mir meinen Kaffee auf und rief bei Slibulski an. Und, wie läuft's mit der Armee? Ja, wenn alles klappt, lasse ich sie Samstag hochgehen. Bis dahin würde ich gerne ein reizendes kleines Mädchen in deinem Gästezimmer unterbringen. Wie kommst du zu reizenden kleinen Mädchen? Sie ist meine, ja, Klientin. Bist du jetzt so eine Art Jugendbeauftragter? Ich erzählte ihm kurz, wie leider meine Klientin geworden war und dass ich sie nicht alleine in meiner Wohnung lassen wollte. Na schön. Muss man Spaghetti kochen oder Memory mit ihr spielen oder sowas? Ja, ganz so klein und reizend ist sie nun auch wieder nicht. Naja, reizend irgendwie schon, aber setz sie einfach vor den Fernseher und gib ihr ein paar von deinen Western-Videos. Mädchen gucken keine Western. Ja, bei ihr wäre ich mir da nicht so sicher. Ahrens weiße Zähne und der Schriftzug Ahrensuppen, Glück im Topf, leuchteten durch die Dämmerung. Außer dem Licht, das von seinem Büro in den Hof fiel, wurde es zusehends düsterer. Ich steckte mir eine Zigarette an. Bald tauchte das erste Paar Scheinwerfer auf dem Hof auf. Ich drückte mich in den Mauerschatten. Im nächsten Moment schnurrte ein BMW so leise vorbei, als sei das Ganze ein Traum. Die Türen des Wagens sprangen auf. Daraus schlüpften zwei Kerle, die aus der Entfernung identisch mit denen schienen, die Slibulski und ich vor knapp einer Woche begraben hatten. Blonde Haare im Fassonschnitt, cremefarbene Anzüge, kein Wort. Sie gingen ins Haus. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis sie wieder herauskamen. Jedenfalls nahm ich an, sie waren es, denn inzwischen hatten sie dunkle Haare und trugen Jeans und Lederjacken. Aus einem Unterstand zogen sie Fahrräder und im nächsten Moment radelten sie an mir vorbei Richtung Innenstadt. Eine halbe Zigarette später schnurrte der nächste BMW herein. Erneutes Klingeln, Verkleidung im Haus lassen, mit Fahrrädern davonfahren. Dann der dritte BMW, der vierte, der fünfte. Der Laden lief. Als das sechste Scheinwerferpaar am Ende der Straße auftauchte, nickte ich es nur noch gelangweilt ab. Doch nachdem der Wagen im Hof angehalten hatte, machte niemand mehr Anstalten auszusteigen. Stattdessen erschienen Ahrens und die beiden Trainingsanzüge aus dem Adria-Grill im Eingang zum Bürogebäude. Also Jungs, bis Samstag. Morgens die Arbeit und abends das Vergnügen. Keine Sorge, Chef. Die Tunden werden kriegen, was sich alle Tunden wünschen. Im Schlaf zu sterben. In dem Moment ging die Fahrertür auf. Und zuerst war ich einfach nur erstaunt. So wie man staunt, wenn etwas fast genauso eintrifft, wie man es sich vorgestellt hat. Ich sah sie nur von hinten in einem hellen Mantel. Aber das musste sie sein. Kein Zweifel. Warte, Häschen. Ahrens winkte den beiden Trainingsanzügen noch zu. Dann presste er seine Dopingarme um den Körper der Frau und er entführte sie ins Reich von Scheichs Suppe. Eine Weile stand ich reglos da, den Kopf wie leergeräumt. Ich konnte mir nichts vormachen. Lailas Mutter hatte vielleicht nicht glücklich, aber auch sicher nicht misshandelt gewirkt. Kanker hier. Wann geht's los? Ziemlich sicher Samstagabend. Ziemlich. Ja, na, ganz sicher kann man sich erst sein, wenn man da ist und die Jungs beim Essen sieht. Ach so, kann man sich erst. Sagen Sie, überfordert Sie die Angelegenheit vielleicht ein wenig? Überfordert? Warum? Sie klingen so, ich weiß nicht, erregt, nervös. Keine gute Voraussetzung, um sowas durchzuziehen. Braucht Sie nicht zu kümmern. Wenn sich nichts Neues ergibt, komme ich also morgen Vormittag zu Ihnen ins New York. Ich hoffe nur, dass wir dann auch wirklich alle erwischen. Hören Sie, ich muss Schluss machen. Meine Münzen sind alle. Münzen? Haben Sie denn keine? Ich drückte auf die Gabel. Jetzt noch eine Mobiltelefondiskussion und ich wäre womöglich getillt. Ich holte mir ein frisches Glas Apfelwein und rief Slibulski an. Wie geht's? Wie geht's, Laila? Liegt vorm Fernseher. Wie du gesagt hast, sie ist nervös, aber ja. Sonst in Ordnung. Hast du die Mutter? Mehr oder weniger. Das sehe ich dir morgen. Und wie geht's mit Laila? Kein Problem. Die Kleine sagt, was sie nicht will. Und das andere rate ich. Hast recht, auf ihre Art ist sie wirklich, reizend. Vorhin hat sie sogar eine halbe Stunde mit mir Tischtennis geguckt. Du, wenn sie das beibehält, dann ist sie in ein paar Jahren eine Traumfrau. Gib ihr einen Kuss von mir. Am nächsten Morgen fuhr ich zum Hauptquartier des Albaners. Doch als ich die Seitenstraße erreichte, in der sich das New York befand, sah ich anstelle des mit reichlich Neonröhren verzierten New York einer dreistöckigen Diskothek mit Restaurant und Billardsaal, eine klaffende Lücke. Es musste gerade erst passiert sein, denn jetzt erst füllte sich die Stille mit dem Heulen der Sirenen. Mit einem Mal verstand ich, was Ahrens zu den beiden Trainingsanzügen gemeint hatte. Also Jungs, bis Samstag. Morgens die Arbeit und abends das Vergnügen. Keine Sorge, Chef. Die Tunden werden kriegen, was sich alle Tunden wünschen. Im Schlaf zu sterben. Dann sprang die Hintertür auf. Und im selben Moment spürte ich einen Pistolenabfall. Los! Im Rückspiegel sah ich das blutverklebte Gesicht des Albaners. Er roch nach Rauch. Ich trat aufs Gas. Da vorne rechts. Immerhin waren Sie pünktlich. Hören Sie... Immer geradeaus. Der Albaner hielt die Pistole auf mich gerichtet und verlangte, alles zu erfahren, was ich über die Armee wusste. Ich erzählte es ihm. Kroaten? Warum haben Sie mir das nicht gesagt? In einer halben Stunde hätte ich rausbekommen, wer genau dahinter steckt. Und ich habe Leute dort unten. Einen Tag und die Armee wäre... Inzwischen konnte ich wieder einigermaßen klar denken. Klar genug, um zu begreifen, warum sich die Schutzgeldeintreiber wie eine Abordnung Marsmenschen präsentieren mussten. Außerdem bewiesen die Überfälle an diesem Morgen, dass die Armee keine kurzfristige Veranstaltung sein sollte. Sie waren dabei, das Viertel zu übernehmen. Erst verunsichern, zermürben, dann ein für alle Mal zuschlagen und sich die Goldgrube konkurrenzlos unter den Nagel reißen. Wo ist das Treffen? Wie viele Leute sind Ihnen geblieben? Noch etwa 10 Mann. Aber ich habe Freunde in Mannheim und Hannover. Bis heute Abend können die hier sein. Dann lassen Sie uns zurück in die Stadt fahren. Ich sage Ihnen, wo das Armeeessen stattfindet und dann treffen wir uns dort in der Nähe so gegen 6. Warum sollte ich Sie treffen? Weil ich Sie um 2 Sachen bitte. Erstens, dass ich Ahrens kurz sprechen kann und zweitens, dass einer Frau nichts passiert, die mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hat. Sie hält sich in Ahrens Nähe auf, weil sie von ihm dazu erpresst wird. Ist sie der Grund Ihres Interesses an der Armee? Sie ist es geworden. Das wäre dann also die Erste, die es nicht überlebt, wenn Sie Scheiß bauen. Am späten Nachmittag trafen die ersten BMWs ein. Ich beobachtete mit meinem Fernglas Ahrens Konferenzsaal im ersten Stock. Einige Tische waren zu einem Rechteck zusammengeschoben. Weiße Tischdecken, Blumen, 3 verschiedene Gläser für jedes Gedeck. An der Wand hing eine blau-weiß-rote Flagge. Ahrens hüpfte vor Anspannung wie ein Frosch auf Koks durch den Saal. Nur von Leilas Mutter bisher keine Spur. Mit den BMWs erschienen auch Ahrens Schränke im Hof. Alle in blauen Hosen, roten Sakkos und mit irgendwelchen albernen Käppis auf. Sie öffneten die Wagentüren und geleiteten die Gäste in den Konferenzsaal. Die Kellner begannen, mit Tabletts herumzugehen. Dann entdeckte ich Leilas Mutter. Sie war eine der wenigen Frauen im Konferenzsaal und stand in einer Runde von Gästen mit dem Rücken zum Fenster. Während ich mit dem Fernglas ihren Nacken fixierte und hoffte, sie würde sich irgendwann umdrehen, begann die Luft ganz leise zu brummen. Als näherte sich ein riesiger, tieftönender Insektenschwarm. Erst am zweiten Hingucken erkannte ich die Autoschlange, die Stoßstange an Stoßstange wie in Zeitlupe zum vereinbarten Treffpunkt einbog. Der Albaner hatte ein ordentliches Trüppchen zusammengetrommelt. Ich kletterte vom Dach und lief zu den eintrudelnden Autos. Etwa 15 dunkle, hochklassige Karossen mit ungefähr 50 Mann Besatzung. Der Albaner hatte ihnen mit erhobener Hand zu halten befohlen. Die Motoren wurden abgestellt und plötzlich war es so leise, dass man das Klicken seines Feuerzeugs hören konnte. Wie ist dein Plan, Kayankaya? Wir wechseln die Wachleute aus. Dazu brauchen wir einen kleinen Dicken und 2 große Klopper. Der Albaner nickte einem älteren Mann neben sich zu, der sich umdrehte, die Autoreihe abschritt und wenig später 3 Kerle mit der benötigten Statur zu uns brachte. Haben Sie Ihren Leuten gesagt, dass die schwarzhaarige Frau nicht angerührt wird? Der Albaner nickte. Und dass ich mit Ahrens sprechen muss? Wie erkennen wir Ahrens? Daran, dass ich ihn mir geschnappt habe. Man muss ihn mir nur einen Moment lassen. Gut. Einen Wink und im nächsten Moment waren sich eine halbe Hundertschaft schwer bewaffneter Männer aus den Autos. Dann setzte sich die Einheit in Bewegung. Ehe ich mich versah, hatten sie Ahrens Wachmannen ausgeschaltet und wir befanden uns im Gebäude. Der Albaner nahm mich bei der Schulter und deutete auf die offene Tür 10 Meter weiter. Ihr Auftritt. Holen Sie sich die Frau und Ahrens und gehen Sie mit ihnen ins nächste Zimmer. Sie haben eine Minute. Ja. Dann? Na, machen Sie schon. Ich betrat den Konferenzsaal. Es vergingen etwa 20 Sekunden, in denen ich Zeit hatte, den Schock wegzustecken, an der schwarzhaarigen Frau mit Perlenkette ein dicknasiges, dunkeläugiges Gesicht wahrzunehmen. Das war nicht Leilas Mutter. Dann erblickte mich Ahrens, senkte den Kopf und kam mit langsamen, bedrohlichen Schritten auf mich zu. Möchtest du sterben? Nein, aber vielleicht möchten Sie. Draußen stehen 40 schwer bewaffnete Männer, deren Kumpels heute Morgen in die Luft geflogen sind. Was? Sie sollen den Mund halten. Der Albaner hat überlebt. Überlebt? Spreche ich undeutlich. Jedenfalls gibt's hier gleich ein Gemetzel. Und entweder Sie kommen mit mir raus und beantworten mir ein paar Fragen, oder Sie schauen sich jetzt noch mal kurz in dieser Welt um. Alle Härte war aus seinem Gesicht gewichen. Ich packte ihn am Arm und zog ihn in ein Nachbarzimmer. Das Gebäude begann zu vibrieren. Jemand ließ ein Glas fallen. Schüsse fielen. Sagen Sie mir, wo die Mutter des Mädchens ist, das ich vor 3 Tagen aus dem Flüchtlingsheim mitgenommen habe. Hä? Frau Schmidtbauer wird Ihnen ja wohl davon erzählt haben. Ja klar, aber... Und dann passierte eine Menge fast auf einmal. Als erstes fing Ahrens plötzlich an zu lachen. Hysterisch. Dann flog die Tür auf. Und ein Teil des Kampfes verlagerte sich in das Büro. Ahrens wollte den Moment meiner Unaufmerksamkeit ausnutzen. Er griff mich an. Doch hatte ich ohnehin nichts mehr zu besprechen. Und so feuerte ich ihm mein Magazin in den Bauch. Der Mann platzte förmlich auseinander. Doch es ließ mich kalt. Als Alban ins Büro trat, saß ich alleine auf dem Schreibtisch und rauchte. In seine Hand steckte der dünne Arm der schwarzhaarigen Frau. Ihre Bluse war zerrissen. Auf ihrem bleichen, von geplatzten Äderchen durchzogenen Gesicht glänzten Tränen und Sabber. Ihr Mund zitterte und ihre Iris bewegten sich wie hartgeschossene Flipperkugeln. Der Albane warf einen Blick auf das, was von Ahrens übrig war. Dann nickte er zur Seite. Haben Sie nicht was vergessen? Mir blieb nicht genug Zeit. Nicht genug Zeit. Und da haben Sie lieber den genommen. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Es ist die Falsche, okay? Aber sie ist sicher nur irgendeine Nutte und hat mit der Sache nichts zu tun. Gut. Alles in allem, danke. Ja. Ja. Hör mal, Laila, was hast du damit gemeint? Deine Mutter sei seit letzten Sonntag verschwunden. Letzten Freitag, Samstag, Sonntag oder das letzte Mal, dass die Sonne geschienen hat? Letzte Mal, dass die Sonne geschienen hat. Okay, ich rufe dich wieder an. Hey, was ist mit meiner Mutter? Ich habe sie noch nicht gefunden. Es geht alles ein bisschen drunter und drüber. Ich muss weiter. Bis später. Bis später. Telefonhörer, Gabel, Auto. Als ich Frankfurt hinter mir ließ, sah ich nur noch das graue Teerband, das sich immer schneller dem Taunus entgegenzog. Dann begann der Wald. Scheinwerfer, Waldwege. Der Waldweg. Ich bog von der Straße ab und parkte das Auto. Baum, Wurzel, vom Regen der letzten Tage fest gewordene Erde. Hände, Krallen, Schaufeln, Plastiksackflecken und noch ein paar Batzen Erde, ein Kopf. Und im nächsten Moment hielt ich die Perücke in der Hand. Schwarze, lange Haare fielen über das von einer Woche im Waldboden liegen verunstaltete Gesicht von Stascha Markovic. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich nach Hause kam und was ich dann genau gemacht habe. Erst am späteren Abend mit einer Flasche in der Hand wurde mir bewusst, dass ich so bald wie möglich mit Laila reden musste. Ich konnte sie nicht länger rumsitzen und hoffen lassen. Hast du gute Nachricht? Es tut mir leid. Du, sie nicht gefunden. Hör mal, Laila. Deine Mutter ist nach dem Treffen mit dem Zagreber Industriellen auf der Rückfahrt nach einem... ja, nach Frankfurt bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Hat geliebt schnelles Leben und jetzt gehabt schnellen Tod. Ja. Bitte gib mir nochmals Sibulski. Ich kümmere mich um Sie. Geh mal, mach dir keine Sorgen. Sie kann bei mir bleiben. Vielleicht kommst du zumindest für die Nacht rüber. Nee, ich will jetzt allein sein. Ja, klar. Ja, wie du meinst. Wenn was ist, weißt du ja, wo du mich findest. Und du bist sicher, dass es ihre Mutter war? Glaub schon. Und es war ein Unfall. Jedenfalls keine Absicht. Die Kroaten sind neu in der Stadt, Spot gerade eröffnet. Kismet von Jakob Arjuni. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kemal Kayankaya, Seyfi Ölmez, Slibulski, Wolfgang Maria Bauer, Laila, Stella Prischlin, Romario, Ricardo Camillo, Albaner, Elmar Roloff, Wirt, Walter Renneisen, sowie Frank Stöckle, Heinrich Gieskes, Zvonimir Ankovic, Heidi Kriegesgotte, Bernd Gnann, Stefan Wang und Patrick Hebt. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln 2002. Dramaturgie Klaus Schmitz.